Wir Nutznießer. Wenn aber der untere Teil des Arbeitsmarkts zunehmend in Jobs arbeitet, die entweder übers Internet und über Smartphones vermittelt oder sogar virtuell über das Netz erledigt werden, was macht das mit uns Konsumenten aus der Mittelschicht? Denn wir sind ja meist die Auftraggeber in dieser Gig-Economy. Die Aufträge, von denen wir hier reden, stammen ja nicht nur von Unternehmen. Auch wir selbst vergeben sie. Über die Plattform myhammer.de engagieren wir Handwerker, die uns den verstopften Abfluss freimachen oder günstig unsere Einfahrt pflastern. Über helping.de buchen wir uns eine Putzkraft, die nach unserer nächsten Party sauber macht, und über jobruf.de besorgen wir uns Studenten oder andere Hilfskräfte, die uns mal eben den Garten umgraben oder unsere Umzugskisten schleppen. Das aber schädigt die grundlegende Einstellung unserer Gesellschaft zum Wert von Arbeit nachhaltig. Ich selbst zum Beispiel bin berufstätig und habe 3 Kinder. In meinem Haus arbeiten in wechselnder Besetzung mehrere Babysitter, eine Putzfrau, ein Gärtner, der alle paar Monate vorbeikommt, um den Garten je nach Jahreszeit Winter- oder Sommerfest zu machen, und ein Klavierlehrer, ein Student, den ich über ein solches Internetportal gebucht habe. Unregelmäßig schaut ein Mann vorbei, der die Fenster putzt. All die Fahrrad-Essenslieferanten und Paketboten, die wir regelmäßig sehen, kommen außerdem hinzu. Weil das Internet schnell und unkompliziert Leute mit Zeit und solche ohne Zeit, dafür aber mit mehr Geld zusammenbringt, steigert sich die Kleinteiligkeit der Arbeitsteilung immer weiter. Erst ging man ins Restaurant, damit man nicht mehr selbst kochen musste. Nun kommt ein weiterer Dienstleister hinzu, der mir das vom Koch zubereitete Essen auch noch nach Hause bringt. Erst brachte man seine Blusen in die Reinigung, wo mir jemand das Waschen und Bügeln abnahm. Nun gibt es obendrauf Leute, die meine Wäsche dorthin bringen und abholen. Dienstleistungen, die es für die Oberschicht schon immer gab, in Form von Butlern. Nur werden sie heute dank Internet bedarfs- und mundgerecht zugeschnitten und damit erschwinglich für die Mittelschicht. Viele Menschen teilen sich einen Butler, Share Economy eben. Aber während die Mittelklasse zunehmend Gefallen an ihren häuslichen Schlaraffenländern findet, in denen ihr Heinzelmännchen den Rücken frei halten, finden viele Kritiker, die moderne Dienerschaft habe kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Spannend ist aber auch die Frage, was diese immer schnellere, internetbasierte Arbeitsteilung mit uns, den Auftraggebern, macht. Die Gründerin des US-Unternehmens TaskRabbit, einem Vorbild für das deutsche Jobruf.de, etwa erfand ihr Unternehmen laut Firmenlegende, weil sie keine Zeit hatte, Hundefutter kaufen zu gehen. Was 2 Fragen aufwirft. Wenn sie derart beschäftigt war, warum hatte sie dann trotzdem noch Zeit, eine Firma zu gründen? Und warum hat sie, wenn sie so wenig Zeit hat, überhaupt einen Hund? Das Beispiel legt eine Vermutung nahe, die ziemlich beunruhigend ist. Dass wir Auftraggeber solcher Dienstleistungen, die Mittelschicht, uns immer häufiger gar nicht mehr erlauben, Tätigkeiten auszuüben, die unter unserem Einkommensniveau sind. Lebensmittel einkaufen? Dafür bin ich überqualifiziert. Regale aufbauen? In der Zeit, in der das mein Hilfsarbeiter aus dem Internet macht, arbeite ich lieber eine Stunde mehr und verdiene damit deutlich besser. Je mehr jemand im Laufe seines Lebens und seiner Karriere aufsteigt, je teurer er wird, umso mehr delegiert er. Zur Putzfrau kommt erst der Gärtner hinzu, dann die Bügelfrau, schließlich vielleicht die Haushälterin, die einem die Spülmaschine ausräumt. Die Hip-Hop-Band Deichkind, die für ihre subtile Kulturkritik bekannt ist, besang dieses Phänomen in ihrem Song »Selber machen lassen« auf lustige Weise. »Ich muss mir schon wieder deine Hände dreckig machen.« Ganz so witzig ist es aber nicht. Denn für uns Auftraggeber, die gleichzeitig Auftragnehmer von anderer Stelle sind, vor allem in freien Berufen wie Arzt, Anwalt, Internetprogrammierer oder Journalist, führt es quasi zwangsläufig dazu, dass wir unseren eigenen potenziellen Stundenlohn ständig ins Verhältnis zu dem anderer setzen. Und uns darüber definieren, wie hoch der eigene Marktwert ist. Dieser Gedanke treibt auch die bekannte Romanautorin Julie C. um. Sie beschreibt in ihrem Erfolgsroman Unterleuten eine Angst, die die 25- bis 45-Jährigen umzutreiben scheint. Was diese Generation antrieb, war der unbedingte Wunsch, alles richtig zu machen, keine Fehler zu begehen und dadurch unangreifbar zu werden. Glaubt man der Idee, die hinter dieser Formulierung steht, dann strengen wir uns nicht mehr wie frühere Generationen an, um einen Endpunkt zu erreichen, etwa das abbezahlte Eigenheim, in dem man mit seiner Familie das Leben genießen kann, sondern gieren nach Anerkennung gemäß dem Prinzip des Alles-Richtig-Machens, die immer wieder neu genährt werden muss. Wozu es eben Voraussetzung ist, das Optimale aus seinem beruflichen Potenzial herauszuholen. Immer mehr Karriere, immer mehr Erfolg. Was erst dann funktionieren kann, wenn man niedere Aufgaben an andere delegiert, um mehr Zeit für den Beruf zu haben. Oder auch für andere Arten der Selbstoptimierung, etwa der des eigenen Körpers im Fitnessstudio. Oder, das wäre die andere Theorie zu den Ursachen all dieser Verlagerung, vielleicht vergeben wir all die Aufträge an niedriger Qualifizierte ja vor allem, weil wir Angst haben. Angst davor, nicht genug aus unserem Potenzial gemacht zu haben und dann am Ende zu wenig finanziell abgesichert zu sein. So oder so, die Gefahr, die diese immer kleinteiligere Butler-Ökonomie mit sich bringt, ist die, dass wir uns irgendwann auch das nicht mehr erlauben, was uns Vergnügen bereitet, weil es unserem Qualifikationslevel nicht entspricht. Kinderbetreuung ist so ein klassisches Thema, dessen Dilemma berufstätige Mütter, zumindest ab einer gewissen Einkommensklasse, schon lange kennen. Ist es in Ordnung, sich 2 Jahre Elternzeit zu gönnen, obwohl eine Tagesmutter das Kind deutlich günstiger betreuen könnte als ich selbst? Obwohl ich mit meinem Studium und meiner Berufserfahrung dafür überqualifiziert bin? Das Dilemma ist auf andere Lebensbereiche übertragbar. Werde ich mir irgendwann nicht mehr erlauben, meinen Garten selbst zu behaken, obwohl es mir Spaß macht? Oder meine Familie zu bekochen? Gerade wir in der Mittelschicht mit unserem ständigen Streben nach dem »alles richtig« machen wollen, wir selbst betrachten unser gesamtes Leben mehr und mehr nach ökonomischen Kriterien. Wir gönnen es uns viel zu wenig, Dinge zu tun, die nichts bringen, sondern einfach nur Spaß machen. Stattdessen muss sich selbst das, was wir in unserem Privatleben tun, oft daran messen lassen, welchen Nutzen es uns bringt. Wir gehen früh morgens und am Wochenende laufen, weil es unsere Körper leistungsfähiger macht. Wir essen Superfood, damit wir noch lange gesund bleiben und damit auch in unseren Jobs gut bestehen können. Und aus derselben Logik heraus engagieren wir Menschen mit niedrigeren Stundenlöhnen als unseren eigenen, die unangenehmen Aufgaben in unseren Haushalten für uns zu erledigen. Sicher, es ist ein Luxus, dass viele von uns sich Putzfrauen und Babysitter leisten können und dass wir nicht alle Hausarbeiten noch neben unserem anstrengenden Job selbst erledigen müssen. Aber die Zeit, die wir dadurch gewinnen, nutzen die meisten von uns ja gar nicht, um uns Auszeiten zu gönnen und Dinge zu tun, die uns wirklich Spaß machen. Während die Putzfrau unser Haus putzt, gehen wohl die wenigsten von uns Drachen fliegen oder mit den Kindern ins Schwimmbad. Sondern nutzen die Zeit, um die Berge an Arbeit abzuarbeiten, die sich auf unseren Schreibtischen angesammelt haben. Oder um gerade so noch den nächsten Abgabetermin einzuhalten. Nicht zuletzt, weil wir denken, wir bräuchten das Geld, das wir verdienen, ja dringend, um die Putzfrau und die Babysitterin zu bezahlen. Damit diese Rechnung für uns aufgeht, wollen wir, dass diese Dienstleister möglichst wenig verdienen, zu deren und letztlich auch zu unserem Schaden. Die Ökonomisierung der Arbeitskraft ist vielen von uns schon derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir die traurige Komik dieser Situation längst nicht mehr erkennen.